Nebel liegt über dem Feld, der Morgentau im Haar. Die Knochen geschunden, so verstreichen Stunden Jahr für Jahr. Die Heimat im Rücken, den Tod stets vor Augen. Als junge Burschen hinausgezogen, der Krieg wollte uns unserer Jugend berauben. In den Wunden wuchert der Eiter, Glieder entstellt. Verkrüppelt, zerschossen, verreckt, gefallen als Held. Kinder verloren, Väter, Familien brachen entzwei. Ein ganzes Volk verlor die Heimat, wir waren nur noch im Geiste frei. Im Schützengraben verhungert der Front, in der Einsamkeit von Russlands Weiten. Oder wir starben in Gefangenschaft von jenen, die uns angeblich befreiten. Als Träume verschneiten. Krankheit, Folter und Mord hat sie dahin gerafft. Und die, die überlebten, werden als Verbrecher tituliert. Von antideutschen Mächten erneut inhaftiert. Mit letzter Zeitzeuge ist Verstummt, abgerufen zur großen Armee. Letzte Denkmäler. Der Gedanke tut dem Herzen weh. Dann werden sie immer noch weiter lügen, euer Andenken weiter beschmutzen. Verbrecher, der Teufel in Menschengestalt. Man fragt sich, wer kann dies nur nutzen? Wir waren noch so jung und das Grauen so unvorstellbar. Wir tranken im eigenen Blut. Ich erzähl euch, was einst geschah. Im Schützengraben verhungert der Front, in der Einsamkeit von Russlands Weiten. Oder wir starben in Gefangenschaft von jenen, die uns angeblich befreiten. Als Träume verschneiden.